Genosse Kim Jong-un leitete den Perseus, einer ballistischen Rakete, die mit dem präzisen Fernlenkungssystem ausgestattet ist. Er ging auf den Startplatz und begutachtete das Raupenfahrzeug mit Abschussrampe und die ballistische Rakete mit dem präzisen Fernlenkungssystem. Dabei informierte er sich ausführlich über die taktisch-technischen Kennziffern der ballistischen Rakete und freute sich sehr darüber, dass beim neuen System durch die maximale Automatisierung des Vorbereitungsverfahrens vor dem Abschuss die Startzeit im Vergleich mit den Raketen vom Typ Fasong beachtlich verkürzt worden ist, damit die bewaffnete Provokation der Feinde rapid vereitelt werden kann. Danach begab er sich an die Kommandostelle, hörte dort den Perseus-Plan und erteilte den Befehl zum Start der ballistischen Rakete. Diesmal Perseus hatte es zum Ziel, die technischen Kennziffern der neuen präzis ferngelenkten ballistischen Rakete zu bestätigen, die den feindlichen Objekten an beliebigen Orten superpräzise Schläge versetzen kann und die Zuverlässigkeit des Betriebs des neu gebauten Raupenfahrzeuges mit Abschussrampe in verschiedenen Kampfsituationen zu überprüfen. Für eine genaue Fernbeobachtung bis zur terminalen Fernlenkungsetappe des gesteuerten Gefechtskopfes wurde die Rakete in der Weise des Abschusses in der mittleren Reichweite gestartet. Die ballistische Rakete, die gegen den östlichen Himmel, wo die Morgendämmerung anbrach, abgeschossen wurde, verlor die mittlere Reichweite und traf ihr vorgesehenes Ziel genau mit der Abweichung von 7 Meter. Durch diesmaligen Testschuss wurde die Flugsicherheit der ballistischen Rakete mit geflügeltem Gefechtskopf in der Treibflugstrecke überprüft und die Genauigkeit des Systems für Korrektion der Geschwindigkeit und sichere Haltung mit Hilfe des kleinen Wärmedüsentriebwerkes in der Mittelflugstrecke erneut bestätigt. Außerdem wurde die Genauigkeit der superpräzisen Fernlenkung in der Wiedereintrittsstrecke mit Hilfe des präziseren terminalen Fernlenkungssystems bewiesen und die Fahrbesonderheit des neuen Raupenfahrzeuges mit Abschussrampe und die Besonderheiten des automatisierten Startvorbereitungsverfahrens unter verschiedenen topografischen Bedingungen völlig festgestellt. Bei der Beobachtung des erfolgreichen Perseuses der neuen ballistischen Rakete, die mit einem präzisen Fernlenkungssystem ausgestattet ist, sprach Kim Jong-un, diese treffsichere ballistische Rakete, die sich bei der Siegesparade zum Tag der Sonne präsentiert habe, erwecke den Eindruck, als ob ein Meisterschütze mit Scharfschützenwaffe das Ziel treffe. Mit dieser Treffsicherheit könne man auch die Augen der Feinde treffen. Der Bereich Rüstungswissenschaft, der unter der großen Aufmerksamkeit und direkten Führung der Partei der Arbeit Koreas stets siegreich voranschreite, erzähle nun auf eigene Art und Weise beliebig die Weltspitzenerfolge der Rüstungswissenschaft. Die Partei schätze es hoch ein. Jedes Mal, wenn sich die Nachricht über den neuesten kostbaren Sieg der TVRK verbreite, würden die USA große Qualen erleiden und sich die Schurken der südkoreanischen Armee hilflos fühlen. Dann wies er darauf hin, auf der Grundlage dieses Erfolges weitere mächtigere strategische Waffen zu entwickeln. Kim Jong-un hob hervor, der Bereich Rüstungswissenschaft solle künftig nach dem Stundenplan und der Roadmap, die von der Partei festgelegt worden seien, serienweise und hintereinander die Macht der auf die Selbstverteidigung gerichteten Rüstungsindustrie der TVRK deutlich demonstrieren. Er sei überzeugt, dass man in dieser Stimmung noch größere Sprünge machen würde, um den Amerikanern größere Geschenke zu machen. Bei der Beobachtung des Testschusses der neuen ballistischen Raketen wurde er von Lee Byung-chul, Kim Rak-yum, Kim Jong-sik, Chang Chang-ha, Chung Sung-il und Chun Il-ho begleitet.